sprechen, aber zu lauschen. Und von den doch wen er treulos seinem Versprechen versucht des Jünglings Geheimnis zu brechen. Der Himmel selber, er wird es rächen. Der Himmel selber, im Licht und sollst du Helfer finden, ohne Zorn.